Erster Manasse war 12 Jahre alt, als er König wurde. Er regierte 55 Jahre in Jerusalem. Zweiter, er tat Dinge, die Gott nicht gefielen. Er machte es wie die Völker, die Gott aus dem Land vertrieben hatte. Dritter, er baute die Opferstätten wieder auf, die sein Vater Hiskia zerstört hatte. Er baute Altäre für die Bale und machte Ascherenbilder. Er betete auch die Sterne an und diente ihnen. Vierter, er baute solche Altäre sogar im Tempel Gottes. Gott hatte gesagt, mein Name wird immer in Jerusalem wohnen. Fünfter, er baute auch in den zwei Höfen des Tempels Altäre. Diese waren für die Sterne am Himmel. Sechster, er ließ seine Söhne im Tal Ben-Hinnom durch Feuer gehen. Er machte Zauberei und Wahrsagerei. Er fragte Tote und deutete Zeichen. Er tat vieles, was Gott nicht gefiel. Er machte Gott sehr zornig. Siebter, er stellte ein geschnitztes Bild in den Tempel Gottes. Gott hatte zu David und Salomo gesagt, ich habe diesen Tempel und Jerusalem erwählt. Mein Name wird hier für immer wohnen. Achter, Gott sagte, ich werde Israel nicht aus diesem Land vertreiben. Ich habe es euren Vätern gegeben. Aber sie müssen alles tun, was ich ihnen befohlen habe. Sie müssen nach dem Gesetz leben, das Mose gab. Neunter, Manasse verführte Juda und die Menschen in Jerusalem. Sie taten Böses. Sie waren schlimmer als die Völker, die Gott vertrieben hatte. Zehnter, Gott sprach zu Manasse und zu seinem Volk. Aber sie hörten nicht auf ihn. Elfter, dann ließ Gott die Heerführer des Königs von Assyrien kommen. Sie nahmen Manasse mit Haken gefangen. Sie fesselten ihn mit Ketten und brachten ihn nach Babel. Zwölfter, als er in Not war, bat er Gott um Hilfe. Er zeigte große Reue vor dem Gott seiner Väter. Dreizehnter, er betete zu Gott, und Gott hörte ihn. Gott erhörte sein Gebet. Er brachte Manasse zurück nach Jerusalem. Dort wurde Manasse wieder König. Dann wusste Manasse, dass Gott der wahre Gott ist. 14. Danach baute Manasse eine äußere Mauer um Davids Stadt. Sie ging von der Gihonquelle bis zum Fischtor. Er baute sie um den Ophel und machte sie sehr hoch. Er setzte auch Heerführer in alle festen Städte Judas. 15. Dann entfernte er die fremden Götter und das Bild aus dem Tempel Gottes. Er entfernte auch alle Altäre, die er gebaut hatte. Diese Altäre waren auf dem Tempelberg und in Jerusalem. Er warf sie alle vor die Stadt. 16. Er stellte den Altar Gottes wieder her. Dort brachte er Opfer dar, um Gott zu danken. Er befahl den Menschen in Juda, Gott zu dienen. 17. Aber das Volk opferte immer noch auf den Opferstätten. Sie opferten aber nur Gott, ihrem Herrn. 18. Die weitere Geschichte von Manasse steht in den Büchern der Könige von Israel. Dort stehen auch sein Gebet und die Worte der Propheten. Diese Propheten sprachen zu ihm im Namen Gottes. 19. Sein Gebet und wie Gott ihn erhörte, stehen in den Büchern der Seher. Dort stehen auch seine Sünden und seine Untreue. Dort stehen auch die Orte, wo er Opferstätten und Götzenbilder baute. Das war, bevor er Reue zeigte. 20. Manasse starb und wurde in seinem Haus begraben. Sein Sohn Amon wurde nach ihm König. 21. Amon war 22 Jahre alt, als er König wurde. Er regierte 2 Jahre in Jerusalem. 22. Er tat Dinge, die Gott nicht gefielen. Er machte es wie sein Vater Manasse. Amon opferte den Götzenbildern, die sein Vater gemacht hatte. Er diente diesen Götzen. 23. Aber er zeigte keine Reue vor Gott. Sein Vater hatte Reue gezeigt. Amon aber tat noch mehr Böses. 24. Seine Diener planten etwas gegen ihn. Sie töteten ihn in seinem Palast. 25. Die Menschen im Land töteten alle, die Amon getötet hatten. Dann machten sie seinen Sohn Josia zum König,